Purchase your tracks today. Love for the Emily, Spirit of Ecstasy, yeah. Ja, mein Lifestyle ist exklusiv, der steigt nur in dem Rolls Royce mit Fahrer. Ey, guck mich an, ich hab ein Rad, hab will ich den Wagen in einer anderen Farbe haben, kauf ich einfach einen neuen Wagen. Ja, scheiß auf rumlackieren, ich hab 10 davon und du siehst, vor mir gibt es keinen Komm. Ey, Rolls Royce, Phantom, Ghost, Rolls Royce. Ey, Rolls Royce, Phantom, Ghost, Rolls Royce. Ah, steig nur noch in einem Rolls Royce ein, träum davon, Lifestyle, High Society in Dubai. Viel zu high, um selber zu fahren, Finger weg von meinem Wagen. Ghost, Phantom, Rolls Royce, Rolls Royce, Ghost, Phantom, Rolls Royce, Rolls Royce, Ghost, Phantom, Rolls Royce, Rolls Royce, Ghost, Phantom, Rolls Royce, yeah. Ey, du siehst mich in einem Rolls Royce, bei mir läuft, will ich über euch alle stehen im Cullinan. Dicker, mach mal besser nicht auf hart, du bist niemals so wie Shark, Sternenhimmel ist am Start. Trinke Dompi in meinem Rolls Royce, ich bin voll stolz, ich hab ihn im Vollgold. Ah, circa 1000 Karat, du kannst machen was du willst, du lebst nie wie Shark. In meinem Rolls Royce, Chauffeur in meinem Rolls Royce, mein Fuhrpark 10 Millionen, ja. Ghost, Phantom, ich steig nur in dem Rolls Royce. Mir ist alles scheißegal, ich hab den Rolls Royce. Guck mich an, chill in dem Rolls Royce. Sitz nur hinten, ey, sitz nur hinten, ey. Ghost, Phantom, Rolls Royce, Rolls Royce. Ghost, Phantom, Rolls Royce, Rolls Royce, Ghost, Phantom, Rolls Royce, Rolls Royce, Ghost, Phantom, Rolls Royce, yeah.